Aufgabe 11a. Hallo, guten Tag. Willkommen bei der Multimedia Akademie. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wofür interessieren Sie sich? Sie bieten viele interessante Kurse an. Für mich wären, glaube ich, diese kompakten Workshops gut. Ja, schauen Sie. Hier ist eine Auswahl unserer Kompaktkurse für verschiedene PC-Anwendungen. Was möchten Sie denn gern lernen? Also ich brauche einen Kurs, bei dem man in kurzer Zeit PowerPoint lernt. Hätten Sie da etwas Passendes? Sicher. Da kann ich Ihnen unsere eintägigen Schulungen empfehlen. Hier ist unser aktuelles Angebot. MS PowerPoint in nur 8 Stunden. Ah, das sieht sehr interessant aus. Dürfte ich Sie fragen, ob Sie bereits Vorkenntnisse haben? Können Sie mit den anderen MS Office-Programmen umgehen? Also um ehrlich zu sein, ich bin schon seit einiger Zeit raus aus dem Job. Um genau zu sein, seit 2 Jahren. An meiner alten Arbeitsstelle habe ich jeden Tag am PC gearbeitet. Natürlich mit Word und auch ein bisschen mit Excel. Sehr gut. Dann sind Sie ja kein Anfänger mehr. Aber haben Sie denn auch schon Präsentationen mit dem PowerPoint-Programm erstellt? Das nun weniger. Könnten Sie mir bitte dieses Angebot hier genauer erklären? MS PowerPoint? Ich bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Stelle und in den meisten Arbeitsangeboten wird auch der Umgang mit diesem Programm vorausgesetzt. Ich erkläre Ihnen das natürlich sehr gerne. Präsentationen gehören mittlerweile zum Alltag in vielen Jobs. In diesem Kurs lernen Sie, wie die Arbeitsoberfläche PowerPoint funktioniert und wie Sie die Ansichten effektiv nutzen können. Außerdem trainieren Sie die Grundlagen der Folienbearbeitung und vieles mehr. Würden Sie auch Ihre Kenntnisse in Word und Excel auffrischen wollen? Da hätten wir nämlich ebenfalls einen einwöchigen Kurs für das gesamte Office-Paket, für alle Programme im Angebot. Im Moment interessiert mich nur der PowerPoint-Kurs. Bieten Sie diese eintägige Schulung auch am Wochenende an? Und wie teuer wäre so ein Kurs? Dann passt unser Angebot ja genau für Sie. Die eintägigen Schulungen finden in der Regel am Wochenende statt, immer samstags. Und die Preise sind sehr angemessen. Schauen Sie sich hier unsere Angebote an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Kosten über einen Bildungsgutschein abzurechnen. Ah, das klingt ja wirklich sehr gut.